Diese Episode wurde an einzelnen Stellen gekürzt, da wir uns momentan in einer rechtlichen Auseinandersetzung zu den Vorwürfen gegen den Guru der Sekte Bhakti Marga befinden. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können. Hey, bevor es losgeht, ein Hinweis. Just Love ist ein Podcast, in dem mutmaßlicher Machtmissbrauch, Übergriffe und sexualisierte Gewalt erwähnt werden. Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, werden im Laufe der 6 Folgen schildern, was ihnen nach eigener Aussage widerfahren ist. Bei manchen Menschen können solche Schilderungen negative Reaktionen wie Flashbacks auslösen oder retraumatisierend sein. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Solltest du selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben und nach Hilfe suchen, in den Shownotes zu diesem Podcast findest du Hilfsangebote. Und jetzt geht's los. Ich bin Marlene Halser. Ich bin Stefan Bücheler. Und das ist Just Love, die Geschichte von Menschen, die nach Erleuchtung und Liebe in einer spirituellen Gemeinschaft gesucht haben, stattdessen aber sagen, sie seien in eine Sekte geraten und hätten dort Machtmissbrauch und Manipulationen erlebt. Wir sprechen mit diesen Menschen und wir fragen nach, bei Verantwortlichen, bei Menschen aus Behörden, die mutmaßlich nicht genau genug hingeschaut haben. Und wir befragen ExpertInnen zu den Strukturen und Mechanismen, die Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt möglich machen. Das hier ist Folge 2. Falls du hier gerade erst eingestiegen bist, fang am besten mit Folge 1 an und mach erst dann hier weiter. Nico, Mathieu und Miles werden uns in dieser Folge ihre Geschichte erzählen und das ist teilweise echt schwer auszuhalten. Kannst du dir so vorstellen, ich stehe, er liegt, seine Jogginghose an und tut mir so mit seinem Finger am Bein hoch und ich denke so, was macht der da? The third time, beim dritten Mal ging es noch weiter. Further. Es war nachts um 12 Uhr. Er hat mir geschrieben, komm und massiere mich. J'ai ressenti un grand malaise, j'étais mal, comme si j'avais été sali, comme si j'avais... Mir ging es richtig schlecht damit. Ich fühlte mich irgendwie beschmutzt. Ich habe das nicht auf die Reihe bekommen. Das ging gegen alles, für das ich gearbeitet hatte. Unser Mandant hat in seinem gesamten Leben noch nie eine Person sexuell genötigt oder gar missbraucht und auch nicht Personen zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen veranlasst oder gar gedrängt. Wir haben uns trotzdem dazu entschlossen, diese Details nicht wegzulassen. All das gehört ins Bild und ja, nur so können wir wirklich verstehen, was sie uns da eigentlich erzählen und was das mit ihnen macht. Miles verbrachte im Jahr 2016 knapp 8 Monate im Bhakti Marga Ashram in Springen. 1,5 Monate nach seiner Ankunft ließ er sich dort von Swami Vishwananda, dem Guru, zum Brahmachari einweihen. Zu einem zölibatär lebenden Mönch. Die Einweihung, das muss irgendwann vor dem Just Love Festival gewesen sein. Also ungefähr 1,5 Monate, nachdem ich angekommen war. Und da haben die mich immer gefragt, lässt du dich einweihen? Normalerweise passiert das während eines Feiertags. Und ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube schon. Ob ich unter Druck war, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall stark beeinflusst worden. Aber letztendlich war ich es, der gesagt hat, ja, ich mach's. Nach der Einweihung zum Mönch kam die Anweisung, dass alle eingeweihten Brahmacharis zum Branding kommen sollen. Es war wie eine kleine Plätzchenform. Vishwananda hielt ein Feuerzeug dran, machte es heiß und drückte es dann auf die Haut. Der Meister bringt dir bei, über den Sinnen zu stehen, damit man den Schmerz nicht spürt. In Frage gestellt habe er all das nicht, sagt Miles. Ich habe halt mitgemacht. Ich war ein guter Anhänger. Ich habe nie Fragen gestellt. So bin ich einfach. Egal, was ich arbeite, ich versuche immer mein Bestes zu tun. Der Anwalt, der den Guru und Bhakti Marga vertritt, schreibt dazu: Es ist Teil der Hindu-Vaishnava-Tradition, dass mit einem Stempel 2 Symbole auf die Oberarme gebrannt werden. Die Teilnahme an dieser Zeremonie ist freiwillig und frei von jedem Zwang. Ihr Informant war nicht nur zur freiwilligen Teilnahme an diesem Branding bereit, sondern zeigte sich geradezu hochmotiviert. Unser Mandant hat ihn aufgrund dieses übermotivierten Verhaltens seinerzeit darum gebeten, sich wieder anzuziehen und das Branding abgelehnt. Ich bitte Miles, mir ein Foto von seiner Schulter zu schicken. Darauf ist eine runde, verwachsene Narbe zu sehen. Woher die Narbe stammt, kann ich letztlich nicht sagen. aber sie ähnelt der Narbe eines anderen Aussteigers aus Deutschland. Markus, wir werden später noch von ihm hören. Auch er sagt, seine Narbe an der Schulter stamme von einem Branding bei Bhakti Marga. In der letzten Folge hatte Miles schon von mutmaßlichen Annäherungsversuchen des Gurus berichtet. Und auch davon, dass Vishwananda eines Abends nackt vor ihm auf dem Bett gelegen habe. Aber dabei sei es nicht geblieben, sagt Miles. And then afterwards he's like, now you can touch me anywhere. And I was like, what the fuck? Und er so, jetzt kannst du mich überall anfassen. Und ich so, was zum? Er hat sich hingelegt mit dem Gesicht nach unten. Massier meine Beine. Und dann massier meinen Arsch. Und ich habe alles gemacht, was er gesagt hat. Und dann hat er sich auf den Rücken gedreht. Das erste Mal ging es nicht bis zum Schluss. Ich habe ihm einen runtergeholt, aber er hat mich gestoppt. Er ist nicht gekommen. Ich glaube, er wollte mehr, aber er hat es nicht gesagt. Er sagte, das reicht jetzt. Ich weiß noch, dass ich zurückgegangen bin und dachte, was zum Teufel? Miles sagt, er habe sich gedanklich eine Erklärung zurechtgelegt. Ich glaube, ich habe gedacht, dass ich ihm diene. In der Brahmachari-Erklärung, die ich unterschrieben habe, da stand, dass man ihm seinen Geist und seinen Verstand schenkt und auch seinen Körper. You gave away your mind, spirit and body. Miles sagt auch, es habe dann noch einen zweiten Abend wie diesen gegeben. Und einen dritten. The third time, it even went beim dritten Mal ging es noch weiter. Es war so 11:30 nachts. Er hat mich direkt angeschrieben, komm hoch und massiere mich. Als ich in sein Zimmer kam, lag er nackt auf dem Bett. Und ich dachte, okay, alles klar. Und ich erinnere mich, ich gab ihm einen Handjob again. Ich habe ihm wieder einen runtergeholt. Und dann hat er versucht, mich zu stimulieren, aber nicht sehr lang. Es ging nicht. An dieser Stelle werden Vorwürfe geschildert, über die es im Moment eine juristische Auseinandersetzung gibt, weswegen wir sie vorübergehend nicht wiedergeben können. Der Rechtsanwalt, der den Guru vertritt, schreibt dazu: Unser Mandant hat in seinem ganzen Leben noch nie eine Person sexuell genötigt oder gar missbraucht und auch nicht Personen zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen veranlasst oder gar gedrängt. Unser Mandant hat sich weder von Miles Witt noch aber von einem anderen US-Amerikaner im Jahr 2016 in einem Bungalow oral befriedigen lassen und hierbei darum gebeten, dass die ihn vermeintlich befriedigende Person sein Sperma trinken solle. Und weiter schreibt er: Unserem Mandanten ist kein einziges gegen ihn geführtes Ermittlungsverfahren bekannt, das Gewaltvorwürfe schlechthin oder insbesondere Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs zum Gegenstand hat oder hatte. Er ist bis heute von keiner Staatsanwaltschaft mit solchen Vorwürfen konfrontiert worden und ist entsprechend auch nicht angeklagt oder gar wegen vorgeworfener Missbrauchshandlungen verurteilt worden. Dass es keine Anklage wegen des Vorwurfs der sexualisierten Gewalt gegen den Guru gibt, ist richtig. Das bestätigt auch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Daher kann es richtig sein, dass dem Guru die Anzeigen nicht bekannt waren. Warum es keine Anklage gab, erfahrt ihr in der letzten Episode des Podcasts, also in Folge 6. Miles sagt, nach dem letzten von ihm beschriebenen Abend sei er nicht mehr in den Bungalow des Gurus eingeladen worden. Miles sagt auch, dass er sicher ist, dass die anderen Swamis im Ashram wussten, was vor sich geht, auch wenn sie es nicht offen ansprachen. For example, Swami Aniruddha was like, you know, I'm really impressed with you. And I was like, Swami Aniruddha zum Beispiel hat zu mir gesagt, ich bin wirklich beeindruckt von dir. Deine Fähigkeit, deinen Verstand auszuschalten und nicht darüber nachzudenken, was daran als unpassend wahrgenommen werden könnte. Dass du in der Lage bist, das zu überwinden und unserem Meister zu dienen. Es gab viele solche Gespräche und viele Kommentare, aber es wurde nie im Detail ausgesprochen. Aber was soll er sonst gemeint haben? An dieser Stelle werden Vorwürfe geschildert, über die es im Moment eine juristische Auseinandersetzung gibt, weswegen wir sie vorübergehend nicht wiedergeben können. Es hat sich angefühlt wie eine Art Unterstützung, als würden mich seine Vertrauten in diese Richtung drängen, im Sinne von, das ist in Ordnung, das ist gut. That's kind of how I felt, as support, his wingmen were pushing me in a direction as far as like, this is okay, this is good. Knapp 8 Monate verbrachte Miles im Ashram. Nach Silvester, im Januar 2017, flog er zurück in die USA. Vorher, sagt er, habe er dem Guru noch zeigen müssen, dass er einen Hin- und Rückflug gebucht hatte. Aber als er seine Familie nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder sah, sei für ihn klar gewesen, das war's. Er steigt aus, er fliegt nicht mehr zurück nach Deutschland. Der Rechtsanwalt des Guru schreibt dazu: Schließlich ist auch unzutreffend, dass die Anhänger unseres Mandanten und der von ihm geführten Religionsgemeinschaft seinen Anweisungen Folge zu leisten haben und ihm zum unbedingten Gehorsam verpflichtet seien. Die Anhänger unseres Mandanten suchen diesen und die von ihm geführte Religionsgemeinschaft allein freiwillig auf und bleiben während ihres Aufenthalts in ihrer Entscheidungs- und Handlungsfreiheit vollständig frei. Sie haben insbesondere jederzeit die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und die Gruppe jederzeit zu verlassen. Warum kehren Menschen immer wieder zu einer Person zurück, die ihnen schadet? Miles erzählt ja auch, er habe beim 2., 3. oder 4. Mal auch nicht Nein gesagt, als der Guru ihn, so wie Miles das darstellt, in sein Schlafzimmer holte. Warum? Sozialpsychologin Alexandra Stain liefert eine Erklärung dafür, und zwar mit einem Ansatz aus der Bindungstheorie. Sie sagt, Beziehungen zwischen SektenführerInnen und ihren AnhängerInnen sind oft unvorhersehbare, unberechenbare und deshalb unsichere Bindungen. Vielleicht kennt ihr ja das Stockholm-Syndrom, das ist ein bekanntes Beispiel dafür. Also eine entführte Person geht eine emotionale Beziehung zu ihrem Entführer ein. Rational gesehen ist das komplett unlogisch. Man sucht Sicherheit und Anschluss ausgerechnet bei der Person, die einen ja bedroht, also potenziell gefährlich ist. Und doch, sagt Alexandra Stain, funktioniert die menschliche Psyche in bestimmten Situationen genau so. Das ist übrigens auch bei häuslicher Gewalt so. Obwohl der eine Partner gewalttätig ist, fällt es dem anderen oft unfassbar schwer zu gehen, weil der oder die Täterin eben nicht nur böse ist, sondern zwischendurch auch mal wieder sehr liebevoll sein kann. Ja, und außerdem sind die Opfer in solchen Situationen isoliert. Stain spricht von mehreren Phasen, von einem schleichenden Prozess, der sich langsam entwickelt. Käme die Gewalt, käme so ein Übergriff gleich zu Beginn, das ließe sich ja niemand gefallen. Aber so funktioniert das eben nicht. Zu Beginn in einer Phase, die Stain Rekrutierungsphase nennt, geht es zunächst vor allem um Aufmerksamkeit. In the world of cultic studies, we of course call that initial phase love bombing. In der Sektenforschung nennen wir diese Anfangsphase Love Bombing. Man sagt der Person, wir mögen dich. Du bist etwas Besonderes. Wir sind etwas Besonderes. Wir sind der sichere und gute Ort, der Gutes in der Welt tut. Und nebenbei, niemand sonst tut das. Alle anderen Menschen wissen nicht, was sie tun. Oder sie sind böse. Oder sie werden dich zurückhalten. Also triff sie am besten gar nicht mehr. So beginnt die kognitive und emotionale Isolation. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Denn wenn der Guru plötzlich nicht mehr so freundlich ist, bist du bereits isoliert oder fängst gerade an, isoliert zu werden. Und wenn wir unter Stress stehen, suchen wir Trost. Das tun wir in der Regel an einem sicheren Ort oder bei einer sicheren Person. Wenn nun die anscheinend einzigen vertrauenswürdigen Personen die Menschen in der Sekte sind, dann gehst du zu denen. Du willst irgendwie mehr von diesen netten Gefühlen, die sie dir ganz am Anfang gegeben haben. Das ist der Kern der Sektenbindung. So I think that's very much the essence of the cult bond. Um gar nicht erst in einer solchen Beziehung zu landen, müsse man in der Lage sein, die Warnzeichen gleich von Anfang an zu erkennen, sagt Stain. First of all, a group that sort of, it's almost like it's too good to be true, you know, and they've got the answers to everything. And not only everything now, but everything in the past, everything in the future. Eine Gruppe, bei der fast alles zu gut aussieht, um wahr zu sein. Sie haben auf alles eine Antwort, und zwar nicht nur auf alles im Heute, sondern auch auf alles in der Vergangenheit und auf alles in der Zukunft. Sie akzeptieren keine Antworten, die nicht die Antworten der Gruppe sind. Sonst fangen sie an, einen auszugrenzen oder zu behaupten, dass andere Meinungen nicht gültig sind. Das nennen wir kognitive Isolation. Die beginnt nicht gleich am Anfang, sondern langsam. Man gerät langsam in eine soziale Isolation. Jeder außerhalb der Gruppe, jeder, der nicht mit der Gruppe übereinstimmt, ist extrem verdächtig. Und ich würde empfehlen, nimm die Beine in die Hand. Absurderweise isolieren sie einen sogar von anderen Mitgliedern der Gruppe, weil man seine wahren Gefühle über das Geschehen in der Gruppe nicht mit anderen teilen darf. Und dann beginnt die Gruppe auch, deine gesamte Zeit zu vereinnahmen. Vielleicht bist du anfangs nur ins Yoga-Studio um die Ecke gegangen, aber dann suchen sie nach freiwilligen Helfern. Und das steigert sich immer mehr, bis man feststellt, dass man gar nichts anderes mehr macht. Oft erzählen Menschen, dass sie beim allerersten Kontakt irgendwie ein Gefühl hatten, dass etwas nicht stimmt. Aber die Gruppe hat immer eine Antwort. Wenn du nur weiter an dir arbeitest, wirst du es verstehen. Weißt du, am Anfang ist es immer schwer oder was auch immer. Und sie werden dir sagen, mit wem du dich treffen sollst und mit wem nicht, bis hin zu der Frage, mit wem du Sex haben sollst. Also nochmal, nimm die Beine in die Hand. It's always hard at the beginning, you know, or whatever. Fundamentally, they'll start to interfere with your personal relationships and tell you, you know, who you should see, who you shouldn't see, up and to and including who you should have sex with, who, et cetera, et cetera. So, again, run a mile. Miles ist nicht der einzige Mann, der sagt, der Guru habe ihn zu sexuellen Handlungen gedrängt. Es gibt weitere. Obwohl sie aus unterschiedlichen Ländern stammen und teilweise zu unterschiedlichen Zeiten im Ashram waren, ähnelt sich das, was sie erzählen. Am Anfang steht in ihren Schilderungen immer die Aufmerksamkeit, die ihnen der Guru schenkt. Er sieht sie, er ist interessiert, er spricht sie an, er schreibt ihnen private Chatnachrichten, er lädt sie ein. Irgendwann folgt die Aufforderung, ihn zu massieren. Erst sind andere dabei, dann allein, in einem separaten Raum, ohne ZeugInnen. Die Massagen sind in allen Schilderungen ein verbindendes Element. Der Anwalt des Gurus schreibt uns: Massagen im Allgemeinen und auch Fußmassagen im Besonderen sind Teil der indischen Lebens- und Körperkultur und im Übrigen auch hierzulande nicht im Ansatz etwas Verwerfliches. Hier soll das Bild gezeichnet werden, junge Männer müssten gegen ihren Willen öffentlich ihre Nähe und Zuneigung gegenüber unserem Mandanten bekunden. Fälle von sexualisierter Gewalt sind immer schwer zu beweisen. Personen, die dabei waren oder das Gesagte bezeugen könnten, gibt es meistens nicht. Also steht Aussage gegen Aussage und die Unschuldsvermutung gilt. Ich habe alle AussteigerInnen, mit denen ich gesprochen habe, nach Dokumenten, nach Belegen gefragt. Wo es sie gibt, erwähne ich sie. Viele Chatnachrichten sind aber längst gelöscht. Immerhin, die mutmaßlich betroffenen Männer schildern die Ereignisse sehr ähnlich, mit vielen sich gleichenden Details. Das war für uns ein Grund, um weiter zu recherchieren und noch mehr Menschen zu befragen, nicht nur solche, die von sexualisierter Gewalt berichten. Auch haben wir die Erzählungen aller AussteigerInnen auf Plausibilität geprüft. Gibt es Aussagen, die sich widersprechen oder Aussagen, die in der Gesamtbetrachtung unlogisch sind? Das war nicht der Fall. Im Gegenteil, was sie berichten, ähnelt sich oft bis ins Detail. Mehr noch, ihre Erzählungen greifen ineinander und ergänzen sich. Viele, oft auch unwichtige Kleinigkeiten stimmen überein. Und was sie erzählen, ergibt am Ende ein in sich stimmiges Bild. Einer der Männer, der sagt, der Guru habe ihn zu sexuellen Handlungen bringen wollen, lebt in Deutschland. Er soll hier Nico heißen, obwohl das nicht sein echter Name ist. Im Laufe der Recherche habe ich dreimal per Videochat mit Nico gesprochen. Einmal im Januar 2021 und zweimal im April darauf. Wir haben auch telefoniert, SMS und auch Twitter-Direktnachrichten ausgetauscht. Bei unserem ersten Gespräch im Januar 2021 war Nico 28 Jahre alt. Ein junger Mann mit dunklem, welligem Haar und Bart. Nico sagt, er wohne in der Nähe von Gießen, also nur etwa anderthalb Autostunden vom Ashram in Springen entfernt. Er sagt, er sei 2015 auf Bhakti Marga gestoßen. Damals war er 22 und in einer Selbstfindungsphase, ausgelöst durch eine Depression. Zuflucht und Antworten suchte er in der Spiritualität. Genau wie bei Miles war es auch bei Nico eine Bekannte der Familie, die Bhakti Marga Anhängerin war und ihm vom Guru erzählt hat. Gleich beim zweiten Darshan, also der Segnung, bat Nico den Guru um ein Gespräch. Es kommen ja gar nicht so viele in den Genuss, mit ihm zu sprechen. Ne? Man kann nicht einfach hingehen, sondern man muss das Glück haben, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist. Bei mir war er das gleich. Heute weiß ich auch wieso. Ne? Aber damals habe ich gedacht, okay, ich muss special sein, ich muss besonders sein, dass er unter diesen hunderten Menschen, die beim Darshan vor ihm hocken, hinterher mit mir in seinen abgesperrten Bereich geht. Und dann habe ich ihn in diesem Gespräch halt auch gefragt, ja, bist du denn dieser eine Guru, auf den ich gewartet habe? Bist du dieser Satguru? Dann schaute er mich an, so tief in die Augen und hat dann angefangen zu lächeln und ja gesagt. Der hat mir schon wirklich viel gegeben. In diesen kurzen Momenten habe ich mich besser gefühlt wie teilweise jahrelang zuvor. So hat es den Eindruck gemacht, ne? Weil ich hatte halt nie irgendjemanden, der sich wirklich für mich interessiert hat. Und ich war so verwirrt in meinem Leben. Ich hatte nach jedem kleinen Strohhalm gegriffen, um irgendwie aus diesem Loch rauszukommen, in dem ich gesteckt habe. Weißt du, was ich meine? Nico sagt, irgendwann hätten der Guru und er Telefonnummern ausgetauscht. An dieser Stelle werden Vorwürfe geschildert, über die es im Moment eine juristische Auseinandersetzung gibt, weswegen wir sie vorübergehend nicht wiedergeben können. Der erleuchtete Meister auf WhatsApp. Nico sagt, den Nachrichtenverlauf habe er nach seinem Ausstieg aus Bhaktimarga gelöscht. Im Ashram traf Nico auch auf Miles. Als der Guru Nico eines Abends zum Essen in seinen Bungalow einlud, war Miles dabei. Beide sagen, Miles habe Nico damals zum Bungalow gebracht. Und nach dem Essen habe Nico in einem freien Bett in Miles Zimmer übernachtet. Im Frühjahr 2016 zog Nico dann nach eigener Aussage für etwas mehr als 3 Monate in den Ashram ein. Mit Nico zu sprechen war ambivalent. Beim ersten Gespräch war er wütend auf Vishwananda. Er hatte die Schnauze voll. 3 Monate später schien er sich nicht mehr so sicher zu sein. Er hatte das Gefühl, der Guru würde ihn rufen. Er erzählte mir, Vishwananda sei ihm im Traum erschienen. Dann nahm er an einem Online-Darshan teil und war danach wieder so enttäuscht, dass er wieder auf den Guru schimpfte. Anders als Miles gefiel es Nico im Ashram nicht. Vom Guru war er zwar begeistert, aber die meisten anderen Leute mochte er nicht. Im Ashram, sagt Nico, habe er den Guru nicht mehr oft gesehen. Stattdessen habe er gearbeitet. Im unbezahlten Sewa-Dienst, meist viele Stunden lang. Er klingt enttäuscht, gekränkt. Bevor ich da eingezogen bin, wirst du von ihm so behandelt, so als wärst du der Auserwählte. Und dann bist du da und der gibt dir keine Aufmerksamkeit mehr, nichts. Der will dich in so eine Abgefucktheit reinbringen. Der hat mich erst behandelt wie den Tollsten und hat mich dann absichtlich fallen lassen. Was Nico in allen Gesprächen gleichbleibend erzählt und wovon er auch in seinem neu erwachten Glauben nicht abweicht, ist der mutmaßliche Übergriff. Eines Tages, sagt Nico, habe ihn der Guru dann doch wieder zum Essen eingeladen. Auch er habe dem Guru zunächst beim Abendessen die Füße massiert. Später dann auch alleine in dessen Schlafzimmer. Mehr sei aber beim ersten Mal nicht passiert. Dann wurde ich halt wieder gerufen zur Massage. Und ab da wurde es dann freaky. Nico sagt, am zweiten Abend habe sich der Guru nackt ausgezogen und ihm bedeutet, ihn am ganzen Körper zu massieren. Auch an den Genitalien. Die Massage habe den Guru erregt. Nico sagt, er habe sich für all das zunächst eine Erklärung zurechtgelegt. Weil er generell nicht gerne Menschen berühre, habe ihn der Guru vor eine Prüfung gestellt, glaubte er. Durch diese Übung habe er erkennen sollen, dass alles am Guru gleichermaßen heilig sei. Und er habe lernen sollen, keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Körperstellen zu machen. Beim dritten Treffen, sagt Nico, habe der Guru dann aber seine Hand genommen und sie explizit an seine Genitalien gedrückt. Das, sagt Nico, war ihm dann zu viel. Bin sofort von ihm zurückgesprungen, so direkt so nach dem Motto so, wow, das hat nichts mit Massage zu tun, mein Lieber. Ne? So, weil er dann halt meine Hände so dahin gedrückt hat und gleichzeitig halt auch anfing. Man kann sich so vorstellen, ich stehe, er liegt, hat eine Jogginghose an und fuhr mir so mit seinem Finger am Bein hoch. Und ich denke so, was macht der da? Und dann bin ich weg. Vishwanandas Anwalt schreibt hierzu: Auch dieser geschilderte Sachverhalt ist durchweg unwahr. Unser Mandant hat keinen Anhänger dazu aufgefordert, während einer privaten Massage seine Genitalien zu berühren. Nico sagt, ein paar Tage später, es muss im Sommer 2016 gewesen sein, habe er den Ashram verlassen. Aber das war nicht das Ende seiner Geschichte mit Bhaktimarga. Anfang Mai 2021 schrieb mir Nico dann noch einmal auf Twitter. Also ich bin dann doch zu Vishwananda zurückgekehrt, folge ihm wieder, auch wenn es gegen jede Logik ist und mit dem Verstand niemals zu erklären ist. Nachdem ich mich entschieden hatte, doch nicht zu ihm zurückzukehren, hatte ich dann über mehrere Tage Visionen von ihm in meinen Träumen. Visionen verschiedenster Art. Auf jeden Fall ist die Botschaft dieser Visionen, dass er definitiv mein Satguru, mein Meister ist und dass ich ihm so folgen sollte, wie es sich für mich gut anfühlt. Also auf das bei ihm schauen, was für mich passt und die Dinge, die mir nicht passen, eben einfach als Teil von ihm, den wir nicht verstehen können, zu akzeptieren. Als ich Nico kurz vor der Veröffentlichung nochmal eine SMS schicke, reagiert er nicht mehr auf meine Nachricht. Auf eine E-Mail, die ich an die Adresse schreibe, die er mir zuvor gegeben hatte, kommt eine Unzustellbarkeitsinfo zurück. Ob Nico jetzt immer noch Vishwananda anhängt, weiß ich nicht. Ein dritter Mann, der dem Guru übergriffiges Verhalten vorwirft, ist Mathieu. 43 Jahre alt und Yogalehrer aus Frankreich. Auch Mathieu hat lockiges, dunkles Haar. Sein Körper ist schlank und muskulös. Man sieht, dass er viel Yoga übt. 7 Jahre lang, von 2010 bis 2017, gehörte Mathieu zu den Anhängern von Bhakti Marga. Er erzählt mir seine Geschichte in mehreren Sitzungen per Videochat. Und meine KollegInnen Sonja Süß und Peter Gerhardt, die den Dokumentarfilm zu Bhakti Marga gedreht haben, haben ihn außerdem in Frankreich getroffen. Auch in seiner Erzählung gibt es Parallelen zu den Geschichten von Nico und Miles. La première fois que j'ai rencontré Vishwananda, c'était lors d'un darshan qui avait eu lieu au nord de Strasbourg. Donc j'y suis allé au début sans grande conviction. Quand le darshan a commencé, Vishwananda il s'est assis, il a un peu parlé. Donc ce qu'il avait dit, ça me paraissait un petit peu banal. Et les gens ont défilé au fur et à mesure devant lui pour recevoir la bénédiction. Das erste Mal, als ich Vishwananda traf, war während eines Darshans nördlich von Straßburg. Ich bin da ohne Erwartungen hin. Was er sagte, kam mir ziemlich banal vor. Dann sind die Leute zu ihm nach vorne, um den Segen zu empfangen. Als ich dran war, hat er mich sofort angesprochen. Er fragte mich, ob ich bis zum Ende des Darshans bleiben würde. Ich sagte, ja, glaub schon. Dann sagte er, du sitzt da drüben, oder? Und er zeigte auf den Platz, auf dem ich gesessen hatte. Und dann sagte er, dann wirst du mir helfen. Ich dachte, das ist jetzt komisch. Was will der denn von mir? Ich bin an meinen Platz zurück und hatte lauter Fragen im Kopf. Dann hat er mich gerufen. Beim Darshan sitzt ja immer jemand neben ihm, der Segnungen austeilt. In Indien nennt man das Prasad. Und das sollte ich machen. Du gibst die Segnung Vishwananda und er gibt sie den Leuten. So habe ich für den Rest des Darshans neben ihm gesessen. Und da dachte ich dann, beeindruckend, wie viel Zeit er sich für die Menschen nimmt. Er lächelt jeden an. Was für eine Geduld. Mein Eindruck hat sich verändert. Am Ende hat er vor der ganzen Versammlung gesagt, es wäre gut, wenn du mich in meinem Ashram besuchen würdest. Ich war in diesem Moment völlig überwältigt. Ab da war ich in einer Art von Euphorie gefangen, mit dem Gefühl, meinen spirituellen Führer gefunden zu haben, meinen Guru. Meine Vision hat angefangen zu verändern. Und er hat mich vor der ganzen Versammlung gerufen. Und da hat er gesagt, es wäre gut, dass du mich in meinem Ashram besuchst. Et moi, à ce moment-là, j'étais complètement pris, emballé, tout ça. Et à partir de ce moment-là, j'étais déjà pris dans une espèce d'euphorie et avec la sensation d'avoir trouvé mon guide spirituel, on pourrait dire le gourou. Kurz darauf fährt Mathieu tatsächlich in den Ashram nach Springen, um dort einen weiteren Darshan zu besuchen. Und dann noch einmal in die Schweiz zu einer Veranstaltung. Als er ein weiteres Mal nach Springen fährt, ruft ihn Vishwananda zu sich. Hört ihm zu, antwortet auf seine Fragen. Sie sprechen über Mathieus Pläne und Projekte. Er fühlt sich gesehen. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à être de plus en plus impliqué dans l'organisation. Ab da war ich immer mehr in die Organisation eingebunden. Immer wenn es einen Darshan gab, sind wir dahin. Fast jeden Monat. Ich war bald ziemlich nah an Vishwananda dran. Et comme ça, au fur et à mesure, je suis devenu assez proche de Vishwananda. Mathieu legt ein Gelübde ab. Er lässt sich im Ashram zum christlich-orthodoxen Mönch weihen. Auch das war zumindest damals bei Bhakti Marga möglich. Je lui avais dit que je pratiquais le massage. Il m'a dit ah mais ça m'intéresse, tu sais, parce que après les darshan, je suis souvent fatigué, j'ai mal au dos et tout ça. Il m'a dit ben voilà, c'est possible que je t'appelle. Ich habe ihm gesagt, dass ich professionell massiere, und er sagte oh gut, nach den Darshans tut mir oft der Rücken weh. Er hat mich dann spät nachts angerufen und gefragt, kannst du mich massieren? Ich habe gesagt, kein Problem, aber auch, dass ich nur bekleidet massiere, nicht mit Massageöl oder so. Und er, kein Problem, ich gebe dir welches. So haben dann die ersten Massagen in seinem privaten Bungalow stattgefunden. Da habe ich ihm immer den Rücken massiert. Aber er hatte auch gesagt, wenn ich einschlafe, kannst du ruhig gehen. Und so war es dann auch. Klar, wenn die Leute wissen, dass du den Meister, den Guru massierst, dann musst du ja was Besonderes sein. Viele Leute, die vorher nicht mit dir gesprochen haben, reden auf einmal mit dir. Et alors, bien sûr, les gens, quand ils savent que vous massez le maître, le gourou, alors vous devenez encore plus spécial. Alors, vous avez plein de gens qui vous parlaient pas avant, qui vous parlent. Über einen Zeitraum von 5 Jahren massiert Mathieu den Guru nach eigenen Angaben immer wieder. 2015 dann sei Folgendes passiert. Et une fois lors d'un massage, il m'a demandé de lui toucher le sexe, c'est ce que j'ai fait. Et il m'a demandé ça, et je me suis dit, ben voilà, c'est l'abandon au maître, c'est, voilà. Et donc là, il y a eu... Et lui aussi m'a touché. Il y a eu une masturbation mutuelle. Einmal während einer Massage wollte er, dass ich seine Genitalien berühre, sie massiere. Das habe ich dann gemacht. Ich dachte mir, naja, das ist halt der Wunsch des Meisters. Er hat mich auch berührt. Wir haben uns gegenseitig masturbiert. Danach hat er alles sauber gemacht, so als wollte er keine Spuren hinterlassen. Das kam mir schon komisch vor. Als wir fertig waren, sollte ich seine Füße massieren. Und dann bin ich zurück aufs Zimmer. Da ging es mir schon nicht gut. Aber ich habe das Gefühl weggewischt und versucht, das für mich umzuinterpretieren. Es ging doch darum, sich dem Meister hinzugeben. Alles zu tun, was er von dir verlangt. Ich habe es niemandem erzählt. Und dann, 1-2 Wochen später, ruft er mich wieder an. Dieses Mal war ich weniger geschockt, weil ich mir ja schon gesagt hatte, dass das so richtig ist. Und danach passierte es noch ein weiteres Mal, fast 1 Jahr später in Paris in seinem Hotelzimmer. Das war das letzte Mal. Après, c'est passé encore une autre fois, mais presque un an plus tard, à Paris, dans sa chambre d'hôtel. Et là, c'était la dernière fois que ça s'est passé. J'ai ressenti un grand malaise. Je me suis dit, je vais aller directement en enfer. Je me souviens, je me suis dit ça. Et après, je ne pouvais pas accueillir ce sentiment de cette façon-là parce que ça allait à l'encontre de tout ce que j'avais projeté, de tout ce que j'avais mis en place et de tout ce que je voulais continuer. Hölle. Ich habe das nicht auf die Reihe bekommen. Das ging gegen alles, für das ich gearbeitet hatte. Aber ich habe dieses Unbehagen unterdrückt. Wie bei Kindern, die geschlagen werden. Die denken ja auch, es sei ihre Schuld und dass es okay ist, geschlagen zu werden, weil sie wissen, dass sie von den Eltern getrennt werden, wenn sie das anzeigen. So ähnlich war es bei mir auch. Hätte ich das Gefühl ernst genommen, wäre alles vorbei gewesen. Pour continuer et que ça va quand même forcément me libérer. Voilà, parce que si j'avais dû accepter ce que je ressentais et écouter, j'aurais certainement tout arrêté tout de suite. Wie vorhin schon erwähnt, schreibt uns der Rechtsanwalt, der den Guru vertritt, zum Vorwurf, Vishwananda habe die Männer intim berührt. Unser Mandant hat keinen Anhänger dazu aufgefordert, während einer privaten Massage seine Genitalien zu berühren. Im Juni 2017, also erst 1 Jahr nach dem letzten mutmaßlichen Übergriff, erzählt Mathieu seiner Frau davon. Erst in diesem Gespräch, durch die emotionale Reaktion seiner Frau, sagt Mathieu, habe er realisiert, dass das, was vorgefallen war, nicht in Ordnung war. Mathieu sagt, nach diesem Gespräch habe er dem Guru geschrieben, um ihn zur Rede zu stellen. Directement, il m'a rappelé. Mon épouse était en pleurs, elle était complètement défaite parce que toute la confiance qu'elle avait mis ou la foi qu'elle avait mis là-dedans, elle était effondrée. Et il me dit, ah, mais écoute, je lui parlerai demain, elle est trop dans l'émotion. Er hat mich direkt zurückgerufen. Meine Frau war am Boden zerstört. Er sagte, okay, ich spreche morgen mit ihr, sie ist jetzt zu aufgewühlt. Am nächsten oder übernächsten Tag habe ich ihm dann geschrieben, dass ich aussteige. Und er, okay, aber ihr wisst, dass alles, was ich getan habe, aus Liebe geschehen ist. Tout ce que j'ai fait, c'est presque par amour et c'est que des bénédictions que vous avez reçues. Anders als Miles und Nico hat Mathieu die WhatsApp-Nachrichten des Gurus nicht gelöscht. In der letzten Nachricht, verfasst von einer deutschen Handynummer, erhielt er folgende Antwort. Möge die Gnade Gottes deinen Verstand erleuchten und dein Herz öffnen. Es ist leicht, das Positive in das Negative umzuwandeln. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass alles nur Liebe war. Und bete, dass ihr eure Antwort in eurem Herzen findet. Ich wünsche euch beiden alles Gute und Segen. Der Anwalt, der den Guru und Bhakti Marga vertritt, schreibt dazu: Unser Mandant kann sich nicht an das Versenden dieser Nachricht erinnern, kann aber deren Versand auch nicht in Abrede stellen und sieht sich zudem sogar in der Lage, sich den Inhalt dieser Nachricht, die keinerlei fragwürdige Inhalte aufweist, zurechnen zu lassen. Oui, j'ai beaucoup de cadeaux ou de privilèges. Même avant qu'il y ait les abus sexuels, j'avais des fois le droit de manger avec lui, ou voilà, de parfois il m'offrait des choses, des reliques, des icônes, des bracelets, des colliers, des choses comme ça. Et ich hatte viele Privilegien, noch bevor es die Übergriffe gab. Ich durfte manchmal mit ihm essen oder es gab Geschenke, Reliquien, Ikonen, Armbänder, Halsketten und so. Einmal hat er mir angeboten, mich auf eine Pilgerfahrt nach Indien mitzunehmen. In den Schriften steht, dass das eine große Ehre ist. Also habe ich angenommen. Ich weiß, dass das Teil der Manipulation sein kann, aber damals wusste ich das nicht. Ich dachte, es geschieht aus Liebe und Gott gibt mir alles, was ich brauche. Aber als ich meinen freien Willen und mein Urteilsvermögen zurück hatte, kam ich mir vor wie gekauft, dafür, dass ich ihm gehorcht hatte, wie ein Sklave. Mais sur le coup, vous pouvez pas trop vous en rendre compte. Vous avez l'impression que c'est juste par amour et que Dieu il vous offre toute l'abondance dont vous avez besoin. Donc, mais après, par la suite, quand j'ai pu reprendre mon libre arbitre et mon discernement, j'ai eu l'impression comme si j'avais été acheté ou remercié pour lui avoir obéi et faire ce qu'il voulait. Et oui, comme si on était un esclave ou son objet. Mathieu sagt, er sei zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. Wir fragen bei der Polizeistelle in Frankreich nach, die uns keine Auskunft geben will. Bei der Staatsanwaltschaft, der wir eine E-Mail schreiben, bekommen wir gar keine Antwort. Auch Miles wandte sich 2017 an die Polizei. Dazu, wie schon gesagt, dann in Folge 6 weitere Details. Und dann gibt es da noch eine weitere Geschichte. Sie ist ein bisschen anders als die von Miles, Nico und Mathieu. Und trotzdem ist sie wichtig, wenn man auf die Vorwürfe gegen den Guru schaut. Sie wurde mir nicht von der betroffenen Person selbst erzählt, sondern von zwei Aussteigern, unabhängig voneinander. Sie waren nach eigener Aussage Zeugen der Vorfälle. Wieder geht es um einen mutmaßlichen Übergriff. Und wenn stimmt, was die beiden Männer berichten, auch um mindestens einen Suizidversuch. Für diese Geschichte müssen wir ins Jahr 2008 zurück. So war ich auch im Sommer 2008 in Springen, da hielt die Aufgabe, mich um einen jungen Amerikaner zu kümmern, der in einer Krise war, dem ging es sehr schlecht, der hatte auch körperliche Verletzungen, musste Arztbesuche für ihn organisieren und ihn auch persönlich betreuen. Er war in einem ganz psychisch schlechten Zustand, es war kaum möglich, mit ihm zu sprechen und zudem gab er mir Informationen, die ich gar nicht glauben konnte. Er war unter Druck, er war voller Scham und Angst und teilte Informationen mit, die um ihn und Vishwananda gingen. Er sei sexuell berührt worden, er sei stimuliert worden und es wäre von ihm in sexueller Weise missbraucht worden. Das ist Markus. Von 2004 bis 2008 gehört er Bhakti Marga an. Dann, vor 13 Jahren, steigt er aus. Dieses Erlebnis, von dem er erzählt, lässt ihn bis heute nicht los. Er hatte schon einen Suizidversuch hinter sich, das habe ich dann erfahren. Und in der Zeit, in der ich mich mit ihm beschäftigte, hat er nochmal einen Suizidversuch unternommen. Nach seinem ersten Suizidversuch hatte er einen gebrochenen Arm. Ich begleitete ihn ins Krankenhaus, damit es behandelt werden konnte. Und im zweiten Suizidversuch, da konnte er gerade noch davon abgehalten werden, vom Fenster zu springen, im Gästehaus in Springen. Ich habe ihn probiert zu beruhigen und zum Reden zu bekommen. Nur das, was er gesagt hat, war so unfassbar. Ich konnte es nicht glauben und da verlor er dann auch das Vertrauen wohl zu mir, sodass da sein Zustand sich noch weiter verschlechterte und er wurde dann von einem der Swamis in die USA gebracht. Ich ging davon aus, der ist im Wahn und erzählt unglaubliche Sachen, die völlig außerhalb der Realität sind. Ja, für mich war der Guru Vishwananda makellos, ein Meister ohne Makel. Diese Geschichte bestätigt auch ein anderer Anhänger, der ebenfalls 2008 ausgestiegen ist, also im selben Jahr wie Markus. Er lebt in den USA und er will seinen echten Namen nicht nennen. Nennen wir ihn Jack. There was an attempted suicide, actually. And that really was the point in which I thought, wow, this is really serious. And so seeing that happen. Es gab einen Selbstmordversuch und in dem Moment dachte ich nur, wow, jetzt wird's ernst. Zu sehen, wie Bhakti Marga und besonders Wisham danach mit der Person umgegangen sind, war schockierend, weil es war ihnen egal. Sie wollten alles unter den Teppich kehren. Erstmal keine Hilfe, keine medizinische Versorgung, keine Unterstützung. Ich dachte nur, oh Gott, so behandeln sie dich, wenn was schiefläuft? Nur weil eine Anhängerin, eine Krankenschwester darauf bestanden hat, kam die Person irgendwann ins Krankenhaus. To just keep them on site. And it was finally through the persistence and pushing of one of the other members of the community, who was actually a nurse, who said, you have to bring this person to the hospital. And then finally they did at her pushing. Der Anwalt, der den Guru und Bhakti Marga vertritt, schreibt dazu: Genauso falsch wie der Vorwurf, unser Mandant habe Dritte gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen genötigt oder diese missbraucht, ist der Vorwurf, er habe einen jungen Mann in eine Krisensituation gebracht, woraufhin dieser versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Unser Mandant erinnert sich an diese Person, die sich in den Erwartungen an die durch unseren Mandanten geführte Gemeinschaft offenbar enttäuscht fühlte und die zu keinem Zeitpunkt zu einer engeren Beziehung zu unserem Mandanten stand oder mit diesem gar intime Kontakte hatte. Diese Person hat nicht etwa versucht, sich das Leben zu nehmen. Vielmehr ist diese von einem in der ersten Etage befindlichen Balkon gesprungen und hat sich hierbei lediglich den Knöchel verstaucht. Eine suizidale Handlung kann hierin schwerlich gesehen werden. Abschließend weisen wir darauf hin, dass die Person bis heute Anhänger unseres Mandanten und damit Teil von Bhakti Marga ist. Er hat Herrn Komal Ram erst kürzlich in Deutschland besucht. Bitte pass auch hier gut auf dich auf. Wenn du selbst depressiv bist oder Suizidgedanken hast, dann kontaktiere bitte die Telefonseelsorge im Internet oder eine der kostenlosen Hotlines. Auch diese Nummern findest du in den Shownotes. Fassen wir zusammen. Mindestens 4 Männer sagen, der Guru hätte ihnen sexualisierte Gewalt angetan. 3 von ihnen haben uns das selbst erzählt. Die 4. Person hat sich offenbar 2 anderen anvertraut, die uns unabhängig voneinander davon berichtet haben. Mutmaßlich passiert ist das alles zwischen 2008 und 2016. Also in einem Zeitraum von 8 Jahren. Das Verrückte ist ja, die Vorwürfe, die sie erheben, sind alles andere als geheim. Man muss auch gar nicht lange suchen, um sie zu finden. Spätestens als Bhakti Marga die Hotelanlage in Kirchheim kaufte, sorgte das ja für jede Menge Schlagzeilen. Aber es gibt auch schon in den Jahren zuvor immer mal wieder Berichte in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen. Und die greifen die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt auf. Was soll man von einem halten, der sich von seinen Anhängern als gottgleich verehren lässt und dem Aussteiger sexuellen Missbrauch und Manipulation vorwerfen? So werden dem Bhakti Marga Gründer zahlreiche Straftaten vorgeworfen. Since the early 2000s, Vishwananda has been plagued by allegations of sexual misconduct with young boys under his tutorship. Anfragen per E-Mail werden nicht beantwortet und Anrufe abgewimmelt. Einiges davon ist bis heute im Netz zu finden. Und da ist auch die Webseite der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Der Text zu Bhakti Marga gibt einen ganz guten Überblick und die Anschuldigungen stehen gleich am Anfang. Die Geschichte der hinduistisch-synkretistischen Gemeinschaft Bhakti Marga wird begleitet von kritischen Berichten über den Gründer und Leiter Paramahamsa Sri Swami Vishwananda, vor allem wegen sexuellen Fehlverhaltens. In den letzten Monaten erhoben mehr und mehr Menschen ihre Stimme, die sich von der Gruppe abgewandt haben und persönliche Verletzungen beklagen, sich aber offenbar auch online finden und teilweise organisieren. Was es auf der Seite auch gibt, sind Fußnoten mit Quellen, kritische Internetseiten, kurz kommentiert, viele Weblinks. Und einer führt zu Infosekta in die Schweiz. In einem Facebook-Eintrag warnt die Organisation 2018 vor Bhakti Marga. Es gibt Fälle von ehemaligen Brahmacharis, die immer noch leiden und traumatisiert sind, nachdem sie Vishwananda privat getroffen hatten. Alle diese Fälle weisen Gemeinsamkeiten auf. Vishwananda fordert sie oft in der Nacht auf, zu ihm zu kommen, um ihn zu massieren oder Zeit mit ihm zu verbringen. Im Laufe der Zeit gewinnt er ihr Vertrauen, verführt sie, berührt und küsst ihre Genitalien und hat schließlich gegen ihren Willen Sex mit ihnen. Verlinkt sind aber auch YouTube-Videos und Blogs, selbstgebaute Webseiten von Laien. Und ein letzter Link führt zu einem PDF mit dem sprechenden Titel What is wrong with Bhakti Marga? Das sind nur 5 Seiten, aber 4 davon sind eng beschrieben mit Links zu weiteren Videos, Blogs und Erfahrungsberichten. Wer das PDF verfasst hat, das kann man nicht erkennen. Es gibt keinen Urheberhinweis. Was man aber erkennt ist, hier hat jemand wirklich Zeit investiert, hat eine Mission, will aufklären. Andere URLs heißen Vishwananda Warning, Tell the Truth 123, Vishwananda Fake, Vishwananda Exposed, Bhakti Marga Critics. Ja, das meiste ist auf Englisch. Bhakti Marga ist ja, wie gesagt, ein internationales Phänomen. Die Vorwürfe, die man online findet, sind immer gleich. Der Guru übe sexualisierte Gewalt gegenüber seinen männlichen Anhängern aus. Er betreibe Gehirnwäsche und Manipulation. Und die religiösen Bezüge von Bhakti Marga seien nicht legitimiert. Swami Vishwananda wird als Betrüger und als Fake-Guru dargestellt. Im Netz sind all diese Links eine Art Gegenwelt zu den professionell gemachten Hochglanzseiten von Bhakti Marga. Also hier versuchen Betroffene, ihre Geschichte zu erzählen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, oft halt mit sehr geringen Mitteln. Und aus ihrer Nische im Netz haben sie es damit bislang nicht rausgeschafft. Was sie da schreiben, ist bislang kein Grund für Ermittlungen für die Polizei oder für die Staatsanwaltschaft. Und wenn Medien berichten, dann werden diese Vorwürfe nur am Rande erwähnt. Die Frage ist ja auch, wie belastbar sind all diese Anschuldigungen? Ja, sowas wie Quellenangaben, Namen, Beweise gibt's ja nicht. Wir können nicht ausschließen, dass hier irgendjemand Gerüchte in die Welt gesetzt hat und dass andere sie nun ja kopieren und nacherzählen. Ist das vielleicht alles nur eine Geschichte, die sich im Internet verselbstständigt hat? Blogposts werden in verschiedene Sprachen übersetzt und tauchen in Fragmenten immer wieder auf. Bilder werden kopiert und wiederverwendet. Also angesichts der Fülle der Anschuldigungen ist es nicht wahrscheinlich, aber theoretisch könnte alles erfunden sein. Auch der Anwalt schreibt uns: Aus der Gesamtschau der auf Ihre Fragen gegebenen Antworten ergibt sich, in welchem Umfang die durch Ihre Recherchen erzielten Ergebnisse der Wahrheit zuwiderlaufen und in welchem Ausmaß die von Ihnen in Anspruch genommenen Quellen unzuverlässig und hinsichtlich der zu recherchierenden Wahrheit unergiebig sind. Und weiter schreibt er: Wir erneuern daher unseren dringenden Appell an Sie, Ihre Recherchen auf ein deutlich breiteres Fundament zu stellen, die Ihnen bislang als Informationsgeber dienenden Quellen kritisch auf deren tatsächliche Motive zu hinterfragen und insbesondere ernsthaft in Betracht zu ziehen, dass sie für eine gezielte Diffamierungskampagne instrumentalisiert werden, die einzig und allein den Zweck erfüllt, die sich durch tausende Anhänger kennzeichnende Gemeinschaft unseres Mandanten zu zerschlagen. Auch wir können tatsächlich nicht beweisen, dass hundertprozentig stimmt, was Miles, Mathieu, Nico, Markus, Jack und all die anderen sagen. Aber ihre Geschichten sind voller Details, für die es teilweise Aussagen anderer gibt, die diese bestätigen. Miles und Mathieu haben sich nach den Übergriffen Angehörigen anvertraut. Miles seiner Mutter, Mathieu seiner Ehefrau. Die Männer sind außerdem das, was man im Journalismus voneinander unabhängige Quellen nennt. Markus und Jack kennen Miles, Nico und Mathieu nach eigenen Angaben nicht. Auch Miles und Nico haben Mathieu nie persönlich kennengelernt. Das sind also Menschen, die unabhängig voneinander von gleichen Vorfällen berichten. Miles und Mathieu müssten also jeder für sich auf die Idee gekommen sein, aus den Internetgerüchten ihre eigene Geschichte zu stricken und damit zur Polizei zu gehen. Und da ist, wie immer, wenn es um den Vorwurf von sexualisierter Gewalt geht, die ganz große Frage. Geht man wirklich zur Polizei und durchläuft freiwillig den entwürdigenden Prozess, den solche Vorwürfe fast immer nach sich ziehen, wenn sie denn jemand ernst nimmt? An diesem Punkt der Recherche überzeugt uns die Fülle der Informationen davon, dass wir den Vorwürfen auf jeden Fall weiter nachgehen sollten. In dieser Meinung bestärkt haben uns vor allem die Geschichten von Mathieu und Miles. Denn beide haben den Mut gefunden, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit ihren Namen und ihren Gesichtern. Mathieu erzählt Ende 2020 von den Übergriffen Vishwanandas in einem YouTube-Video. En Inde, il y a des écoles qui apprennent à faire des tours de passe-passe pour matérialiser soi-disant des objets ou créer des choses. Miles hat schon im Sommer 2018 in seinem Blog False Vishwananda einen Text geschrieben. Der Titel: Victim of a Sex Scandal. Er war sehr beharrlich darin, wo er berührt werden wollte, und ich musste es tun, denn zu diesem Zeitpunkt fürchtete ich mich so sehr davor, nicht nach Gottes Wünschen zu. Daraufhin bekommt WordPress, auf deren Seiten Miles seinen Blog veröffentlicht, Post von einer Anwältin aus Deutschland. Sie verlangt, dass der Text gelöscht wird. Die Begründung? Alle Aussagen seien falsch und schädigten den Ruf ihres Klienten erheblich, verletzten sein Persönlichkeitsrecht. Der Klient? Mahadeo Singh Komal Ram aus Springen. Eben Swami Vishwananda. In Miles' Fall wird der Beitrag nicht gelöscht, man kann den Text bis heute online lesen. Und auch Mathieus Video ist noch da. Aber viele andere Texte und Seiten sind gelöscht. Wir haben auf der Suche nach weiteren Quellen im Netz alle Links angeklickt, die wir gefunden haben. Und 26 von 76 Links sind, Stand heute, tot. Haben die Autorin sie selber offline genommen? Vielleicht, weil sie unsicher wurden oder Angst bekommen haben? Oder gab es Druck von Bhaktimarga, Druck von Anwälten, und die Seiten wurden daraufhin gelöscht? Auch damit haben wir Bhaktimarga konfrontiert, eine Antwort haben wir aber nicht bekommen. Auch wenn immer wieder einzelne Beiträge und Webseiten verschwinden, die Vorwürfe sind zu finden, wenn man nach ihnen sucht. Und auch die zwei großen christlichen Kirchen kennen die Anschuldigungen an die Sekte. Wobei, das Wort Sekte vermeiden die lieber, das klinge allzu schnell nach Vorverurteilung, danach, dass die großen Kirchen auf die kleinen Gruppen herabschauen würden. Ja, und deshalb nennt sich die Abteilung im Bistum Mainz auch Stabsstelle Religions- und Weltanschauungsfragen. Und hier, das ist gar nicht weit weg von Springen, arbeitet der Theologe Eckhard Türk. Für ihn ist Bhaktimarga schon länger ein Thema. Ja, mir liegen halt seit jetzt etwa fast 10 Jahren immer wieder Rückmeldungen, Anfragen vor, wo Personen sagen, sie seien in dieser Gruppe in irgendeiner Form sowohl sexuell und auch spirituell missbraucht oder zumindest in irgendeiner Übergriffigkeit behandelt worden. Eckhard Türk hat schon viele Gespräche geführt, aber er sagt, er könne mir keine Namen nennen oder einen Kontakt zu den Betroffenen herstellen, denn es brauche halt ein besonderes Vertrauensverhältnis, damit sich die Menschen ihm öffnen. Was er mir aber sagt, ist, dass die Vorwürfe, die er hört, immer etwas mit der Person Vishwanandas zu tun haben. Meine Bewertung geht eher dahin, dass ich diese Übergriffigkeit oder gar dieser Missbrauch in direkter Weise in den Anschauungen von Vishwananda begründet sehe und auch in seinem Selbstverständnis. Den wenigsten ist ja natürlich bewusst, dass wenn man seinen Namen eigentlich vollständig zitiert, also Brahmansan Sri Swami Vishwananda, dass man dann im Grunde einen Gotttitel ausspricht. Und er auf seinen Internetseiten wird er ja so bezeichnet oder bezeichnet er sich selbst ja auch, ein Gott oder gottgewirkter Meister, der mal, sagen wir mal, für eine kurze Zeit seines Erdenlebens die göttliche Wirklichkeit verlassen hat und hier ist, um die Welt und uns Unerleuchtete zu retten. Und in der Beratung sagte ein junger Mann, ich hatte in bestimmten Situationen überhaupt große Furcht, dem zu widersprechen, was Vishwananda von mir erwartete, weil einem Gott, also dem Meister mich zu verweigern, weil einem Gott widerspricht man nicht. Es ist die Person des Gurus und das System, das er etabliert hat, was Eckhard Türk seit Jahren kritisch beobachtet. Seine Rolle bei der katholischen Kirche sieht er dabei jetzt nicht als Ankläger oder Sektenjäger. Er will aufklären, informieren, helfen, beraten, wenn jemand zu ihm kommt. Der Einfluss, den Vishwananda auf die Menschen hat, ist vor allem ein emotionaler. Die Macht des Gurus endet nicht an den Mauern des Ashrams. Er ist in den Köpfen der Menschen. Auch oft dann noch, wenn sie längst ausgestiegen sind. Bei einigen hat das dazu geführt, dass sie nicht mit uns sprechen wollten. Oder dass sie offenbar so traumatisiert sind, dass andere sie nicht mal fragen wollten, ob sie mit uns sprechen wollen. Ja, in meinem Kopf ist er auch. Letztens habe ich sogar vom Guru geträumt. Krass. Da war er, also Vishwananda, ein kleiner alter Mann. Er hatte bunte Gewänder an und hat mit einer krächzenden Stimme gesprochen. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was er gesagt hat. Und das war auch, nee, das war kein Albtraum. Angst hatte ich eigentlich nicht. Eher so ein bisschen, ja, Mitleid. Vielleicht, weil du schon so viele Bilder von ihm gesehen hast. Viele Aussteiger sagen ja auch, sie hätten immer wieder von Vishwananda geträumt. Aber hey, so viele Bilder, wie in dem Ashram von ihm hängen, gemalt, fotografiert, der junge Guru, der aktuelle Guru, der Guru mit Hindu-Gottheiten, der Guru mit Pferd, dass man da von ihm träumt, wundert mich echt nicht. Ich hatte während der Recherche auch so einen Moment. Als ich zum Interview gefahren bin, um mit einer Aussteigerin zu sprechen, habe ich morgens den Zug verpasst. Das passiert mir sonst eigentlich nie. Und sofort habe ich gedacht, das war der Guru. Obwohl ich weiß, dass es nicht stimmt, war da dieser Brainfuck. Der Guru weiß, was ich mache. Der Guru kann den Lauf der Dinge beeinflussen. Und das, obwohl weder du noch ich an all das glauben. Aber wenn man immer wieder gesagt bekommt, Vishwananda sei allwissend und beherrsche Raum und Zeit, das setzt sich wahrscheinlich einfach irgendwann fest, ob man will oder nicht. Da will man natürlich wissen, wer ist dieser Mann eigentlich? Und worauf basiert eigentlich seine Macht? Darum geht's in der nächsten Folge von Just Love. Die nächste Folge findet ihr in einer Woche bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer Lieblings-Podcast-App und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Es gibt auch einen Film zu diesem Thema, das ist eine TV-Doku von Sonja Süß und Peter Gerhardt. Die findet ihr in der ARD-Mediathek. Sie heißt Just Love. Sektenaussteiger packen aus. Ich bin Stefan Bücheler. Und ich bin Marlene Halser. Just Love ist eine Co-Produktion des Hessischen Rundfunks und Haus 1. Idee Marlene Halser. Recherche Marlene Halser, Sonja Süß und Stefan Bücheler. Skript Marlene Halser, Stefan Bücheler und Susanne Klingner. Mitarbeit Hanna Immich und Melanie Geigenberger. Übersetzungen Ricardo Mastrocola, Elena Schlapp, Daniel Matschitsch, Marc Dugge und Schaka Bethke. Redaktionsleitung beim Hessischen Rundfunk Andreas Rippel. Line Producing Johanna Hamami und Robert Malzahn. Gesamtverantwortung Wolfhard Kahler und Eberhard Nembach. Kreative Leitung Susanne Klingner, Haus 1. Technische Produktion Björn Petri. Musikdesign Helfried Wildenhain. Fact-Checking das Faktencheck-Team des Hessischen Rundfunks. Sensitivity Reading Jens Augsburger. Artwork Inga Reichert. Die Recherche zu diesem Podcast wurde unterstützt durch ein Stipendium des Netzwerks Recherche.